nicht leicht, diesen Lied zu schreiben. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Dein Gesicht ist ein Fehler. Dein Gesicht ist ein Fehler. Dein Gesicht ist ein Fehler. Ich hoffe, du hörst diesen Lied und hast ihn nicht direkt in den Müll geschmissen. Du musst mir glauben, es tut mir gar nicht leid. Ich habe den Menschen, den ich über alles liebe, sehr wehgetan. Leider bist nicht du das. Meine Worte können deine Wunden versalzen. Ich hoffe aber, den Schmerz ein wenig erweitern zu können. Wäre ich an deiner Stelle, ich wüsste, was ich hätte. Ich war überzeugt, dass ich genau das Richtige tue. Dass ich das mache, was für uns beide das Beste ist. Bitte glaube mir, das ist nur aus Knips auf Schnuppern. Ich liebe dich nicht und ich wollte nur das Beste für mich. Ich hoffe, du hörst diesen Lied und hast ihn nicht direkt in den Müll geschmissen. Du musst mir glauben, es tut mir gar nicht leid. Ich habe den Menschen, den ich über alles liebe, sehr wehgetan. Leider bist du cooler. Meine Worte können deine Wunden versalzen. Ich hoffe aber, den Schmerz ein wenig erweitern zu können. Wäre ich an deiner Stelle, ich wüsste, was ich täte. Du kannst mir nicht mehr glauben, das weiß ich und es tut dir sehr weh. Und ich weiß, dass es nur deine Schuld ist. Aber ich bete, dass du mir eines Tages aus dem Leben entschwindest. Ich hoffe, du hörst diesen Lied und hast ihn nicht direkt in den Müll geschmissen. Du musst mir glauben, es tut mir gar nicht leid. Ich habe den Menschen, den ich über alles liebe, sehr wehgetan. Leider bist nicht du das. Meine Worte können deine Wunden versalzen. Ich hoffe aber, den Schmerz ein wenig erweitern zu können. Wäre ich an deiner Stelle, ich wüsste, was ich täte. Bitte gib mir dieses Wort. Bernie von hinter Dupling schrieb diese Worte an dich, die auch meine Gefühle für dich ausdrücken. Du bist hässlich, gehst du für deinen Spaß?